Ich hab's getan. Weil es mich nervt, im Urlaub unter Umständen möglicherweise vielleicht in einer Ferienwohnung oder einem Hotelzimmer zu residieren und keinen Kaffee zu haben. Weil die Maschine vermockt ist. Oder kein Filterkaffee da ist. Oder keine Senseo. Oder nur eine Nespresso. Oder keine Filter. Deshalb habe ich mir einfach eine Aeropress gekauft. Und zusätzlich einen Edelstahlfilter zur Sicherheit, falls gar nichts geht. Damit sollte ich in solch unsicheren Zeiten immer etwas zaubern können. Und wenn ich Kaffeebohnen häckseln, hacken und zerdrücken müsste, oder Kaffeepads aufreißen, oder gemahlenen Filterkaffee nehmen, völlig egal. Ob Anfang oder Ende des Tages bin ich der MacGyver der Kaffeezubereitung. Und auch meine Holde ist glücklich. Nie wieder Urlaubsmorgens zwecks Kaffees an der Tanke. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 241. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Die letzte Konserve war, ist teils schwere Kost. Sorry but not sorry, denn wer seicht mit "Ich muss nicht mitdenken" gleichsetzt, ist hier falsch. Mutmaßlich. Habt ihr auch dieses Gefühl, dass sich niemand mehr wirklich kümmert? So generell, als würde jeder nur noch gerade das Minimum tun, um eine Aufgabe zu erledigen? Bloß nicht einen Tacken mehr machen, um vielleicht den Nachfolgenden das Leben etwas zu erleichtern? Im Sinne von den Teller nach dem Essen in die Küche bringen, aber auf der Spülmaschine abstellen. Oder morgens an der Tanke vor der Reifenfüllstation parken, um Zigaretten und einen Kaffee to go zu holen, weil man dann 4 Schritte weniger gehen muss als von einer Säule aus, so kann niemand den Reifendruck prüfen. Anderenfalls könnten aber noch 3 andere tanken. Vielleicht bin ich auch nur zu alt für diesen Scheiß. Oder erwarte zu viel. Oder bin zu altdeutsch. Altdeutsch. Gibt's das eigentlich? Naja, ich hab's gesagt, also gibt's das auch, aber was bedeutet es? Altdeutsch? Wahrscheinlich die ehemalige deutsche Gründlichkeit. Es gibt Regeln. Die Regels sind die Regels. Man hält sich an die Regels. Ordnung muss sein. Man macht seinen Job ordentlich. Man gibt sein Bestes. Man denkt mit. Frau übrigens auch. So in etwa. Aber die Realität ist eine andere. Neudeutsch. Regels? Da war was. Aber hey, Ordnung? Ich finde, was ich suche. Gründlichkeit? Kölscher Wisch reicht. Mein Bestes muss reichen. Ich hab doch keine Zeit. Überhaupt mach mal Platz. Ich hab's eilig. Der Garten verwildert. Unterm Apfelbaum liegt Streuobst im hohen Gras. Der Hang zum Nachbarn besteht aus Brombeersträuchern, von denen einzelne Ranken bereits meterlang nach der Wiese greifen. Daneben Haselnusssträucher, bereits höher als der Apfelbaum. Im Schatten wächst die Wiese und das Moos. Zum Mähen zu nass, zum Vertikutieren auch. Wenn's zu trocken ist, kann ich nicht mähen, dann verbrennt der Rasen. Wenn die Sonne scheint, bin ich auf Arbeit. Die Fenster müssten auch mal wieder gestrichen werden. Und das Haus ausgegraben, anständig isoliert und gedichtet, der Kellerfeuchtigkeit wegen. Es ist kompliziert. Und es wird mutmaßlich nicht billig. Apropos billig. Die Schornsteinfegende war da. Hat gefegt, gemessen und getan. Wertekamin und Feuerstätte sind in Ordnung, aber der Brenner für den Ostflügel, den der älteren Dame, wirft eine Fehlermeldung raus. Blöd. Jetzt, wo die Tage der Winter anklopft und Europa nach dem Regen unter Russen gepeitschten Eisdecke ächzen wird. Mutmaßlich. Außer am Wochenende, da bekommen wir 30 Grad und danach den sinnflutartigen Regen. Ist dem Brenner allerdings egal. Der wartet den Vorlüfter ab, startet, läuft 7 bis 8 Sekunden und geht auf Störung. Reproduzierbar. Na wenigstens das. Glücklicherweise konnte K2, plötzlich Heizungsbeauftragter, für nächste Woche den Heizungsmonteur ordern. Und wenn alle Stricke reißen, könnte ich dort alternativ mit Holz heizen. Im anderen Kessel. und zur Freude der Nachbarschaft, versteht sich. Während die seit einer Woche Holzscheit um Holzscheit im Bollerofen verzündeln, weil's für die Zentralheizung noch zu früh ist, könnte ich die Brennkammer des Holzvergasers mit einem Zehntel Raummeter Holz befüllen und entspannt abwarten, wie der in Stunden runterbrennt und bei Inversionswetterlage die Siedlung mit Stickoxiden und Fallout einlullt. Früher nannte man das Smog. Heute ist es regenerativ. Trotzdem geht man dann besser nicht ohne Maske raus. Der hellgraue Deckel meines Anhängers wäre dann erfahrungsgemäß nach der Heizperiode schwarz und ich müsste lange schrubben. Dafür gab's vor Jahren noch einen Zuschuss. Also für die Heizung, nicht fürs Schrubben. Heizholz, sagten sie, das ist regenerativ und Umweltdings. Und wenn der Holzofen mal ausgeht, springt automatisch die Ölheizung an. Mutmaßlich, wenn der Brenner nicht auf Störung ist. Also doch wieder Holz. Und Pseudokrupp für die Nachbarschaft. Naja, nicht ursächlich. Dafür sind angeblich virale Infektionen verantwortlich, wie zum Beispiel Parainfluenza, meist Typ 1, und Influenza, Typ A oder B. Und nein, das hat nix mit Influenzenden zu tun. Auch RS, Rhino, Adeno oder Metapneumoviren sowie gelegentlich Masern, Windpocken, Herpes simplex, Epstein-Barr-Viren und dieses Covid-Omikron können das auslösen. Mutmaßlich. Allerdings wird propagiert, dass sich starke Luftverschmutzung zusätzlich negativ auswirken könne. Deshalb kommt der Heizungsmensch besser zügig vorbei. Also, bevor es hier ausschaut wie in Silent Hill. Kennt er, ne? Kennt er Silent Hill? Das Videospiel? Den Film aus 2006 oder den aus 2012? Falls ja, wir verstehen uns. Falls nein, Banausen. In science.org las ich neulich zudem, dass Luftverschmutzung das Risiko für Demenz erhöhe. Eine neue Studie zeige, Feinstaub dringe über den Riechnerv ins Gehirn vor und löse die Verklumpung bestimmter Eiweiße aus. Stellt sich für mich die Frage, ob da gegebenenfalls bereits vorhandene Hirnwürmchen nebst Mikroplastik helfen könnten. Die, also die Würmchen, könnten möglicherweise den Feinstaub im Plastik eintuppern und über den Riechnerv ausleiten. Einmal schneuzen und gut. Leider nein. Amöben und Bandwürmer lassen sich nur schwer konditionieren, haben ihr eigene Interessen und Mikroplastik ist keine brauchbare Tupperware. Dessen ungeachtet will man aber wenigstens die Verbrenner verbieten. Rein autotechnisch wohlgemerkt. Nicht das heimliche Scheitholzöfchen im Wohnzimmer oder der Jagdstube oder Grillkohle oder Martinsfeuer. Bieke brennen, Scheiterhaufen. Nee, stopp, die Inquisition ist derzeit noch verboten. Egal, jedenfalls werden wir so jeden Winter ein bisschen blöder, beziehungsweise wirrer, will sagen dementer, nicht zu verwechseln mit Demeter. Das ist nämlich dieses Kackhörnchen-Ding. Analog steigen die Pflegekosten. So gesehen böte sich eine Demenzsteuer für feinstaubimitierende Verbrenner quasi an. Nennen wir sie Deppenabgabe. Blöd nur, mutmaßlich hört Frau Reiche diesen Podcast nicht und wahrscheinlich verstünde sie mich auch nicht, ähnlich wie der Rest ihrer Mischpoke. Tja nun, egal. Hauptsache, wir verstehen uns. Apropos verstehen. Der Zutzler, also der Bayouvarische, wisst schon, wen ich mein, findet derer Windräder ja grundsätzlich landschaftsverschandelnd. Aber weil wichtige Industriebetriebe und Rechenzentren nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung nicht teils jahrelang auf einen Strom warten müssen, sollen große Stromtrassen künftig nicht mehr unter der Erde, sondern überirdisch gebaut werden. Na, da schau her. Scheiß auf den Widerstand der Bevölkerung und den ungestörten Blick auf Natur, Berg und Zwiebeltürme. Schaut mal, eine Freileitung, Freileitung, drüber laufen Kabel, da kommt Strom, es blitzt schon, könnte glatt ein Dosenfischer-Song sein. Besser äußer Windrad, das Draht nit, ist kein Wind nit, rundrum fehlt der Föhn, aber Bayern hat eine Überholspur für große Projekte auf den Weg gebracht, so wie auf der A8. Obwohl, der darf bei Stau ja keiner mehr Obi fahren. Bei der Trassen bei Strom staut der Strom auch nicht da. Jetzt war es ja auch nicht. Ist dann aus mit dem Überholen, also für derer Initiativen. Weiß der Bayer. Hashtag Fossilfetischismus. Themenwechsel. Letztes Wochenende war Blockparty im hohen... Letztes Wochenende war Blockparty im hohen Norden. Blockenock. Und was soll ich sagen? Es war... Keine Ahnung, wie es war, denn ich war nicht da. Klar, könnte ich mich hier auch in einer Mutmaßung ergehen, aber hey, muss er nicht immer und zu allem sein. Lest daher selbst am besten die vielen Logs unter dem Eventlisting. court.info/GCAN7GA. Wie gesagt, bedauerlich, dass ich nicht dort sein konnte, aber in Kürze ist Ersatz-Nordseetaufe und zweimal innerhalb von 2 Monaten diese Strecke hin- und zurückfahren. Nope. Prioritäten. So wichtig. Und bitte, erzählt, schreibt, trötet mir jetzt nix von der Bahn, bevor die nicht zu Glanz und Pünktlichkeit von Ende der 70er zurückfindet, von den Zuständen in Deutschlands Bahnhöfen ganz zu schweigen, bliebe ich im Zweifelsfall lieber daheim. Befindlichkeiten. Auch wichtig. Ebenfalls nicht dabei sein konnten wir am letzten Wipperfürther Geocaching-Stammtisch. Zum nächsten wird's in dem Zusammenhang auch nicht klappen. Warum das so ist bzw. sein wird, könnte der geneigten Gehörschaft mutmaßlich in der übernächsten Konserve klar werden, obgleich ich dann davon spräche, warum das so war. Tempus und Tempora, ebenfalls wichtig, wie übrigens auch die Deixis, aber dazu später. Ja, hallo erstmal oder halloa. Heute ist Event in der Maigermühle. Das beginnt um 18 Uhr und jetzt ist 17.20 Uhr und meine Holde und ich sind schon da. Hier ist eine festliche Tafel, sehr lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mal 2 sind 32? Wow, die Holde nickt mit dem Kopf. 32 Plätze. Reserviert und da kommt schon mein Bier. Herrlich. Dankeschön. Schön. Kommt ja alles auf einen Deckel, ne? Ja, ja, das machen wir so. Also wir beide schon, ne? Der Rest ja. Nicht. Weil sonst wird mir das hier dann doch ein bisschen zu... Ja, ja. Der frühe Vogel kriegt das Bier. Prost. Das schnelle Bier dann auch, ne? Ja, ja. Guck mal, da steht Prost auf dem... Bitte schön. Ich drehe das mal. Dankeschön. Cheers, Santé, Salut, Prost. Na, danke. So, wo war ich? 32 Plätze, alles schicki und wir warten dann mal, wann die Suppenhuhn-Connection kommt. Die Diskussion wegen der Heizung, wir hatten das eben schon. Die Wirtin meinte, dass mit der Heizung das könnte ein bisschen auf schief angehen. Sie kommt ein Hauch, aber es könnte auch sein, dass sie nicht anspringt, weil draußen noch zu warm ist. Ist aber egal, also mir ist eigentlich nicht so kalt. Die Holde fröstelt da schon ein wenig, aber... Ich sehe da keine Orangenhaut und auch keine Hähnchen, Hühnchen, Geflügelhaut im Gesicht. Also das passt schon und noch lächelt sie. Also haben wir eigentlich keine Schwierigkeiten. Ja, ich bin gespannt, wie es heute wird. Lange nicht mehr hier gewesen. Wie lang war das jetzt? Was schätzt du? Einmal während Corona oder so, meine ich. Aber wegen Corona? Während Corona. So mehr am Ende, ne? Oder? Ja, ja. Ja, okay, also möglicherweise während Corona, das ist plausibel, aber lange nicht mehr, tatsächlich. Ja, schön, mal wieder hier zu sein. Wir hatten ja schon einige Weihnachtsgeschichten. Wenn ich jetzt überlege, das ist das 41. Das bedeutet, das erste müsste dann ungefähr vor 10 Jahren gewesen sein, ne? So in der Kante, weil die machen ja ungefähr 4 pro Jahr, in der Corona-Zeit vielleicht sogar was weniger. Also vielleicht auch schon vor 11. Man weiß es nicht. Man könnte nachsehen, definitiv zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob ich beim ersten dabei gewesen bin. Aber irgendwann schon mal öfter. Wir haben mal Plaketten gekriegt. Weil ja, ja, ja. Weil wir sehr oft hier gewesen sind. Damals, TM, als wir ja noch wesentlich aktiver waren. Ach, überhaupt, ich habe den Micha angeschrieben wegen Blockenock. Ob er nicht Lust hätte, einen Gastbeitrag über das Event hier im Konservenradio zu präsentieren. Aber leider, leider, leider war er gar nicht da. Schade. Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Hallo. Borgster Erlebnisbrauerei. Waldmoor. Mmh. War das nicht mal Waldschlösschen? Ich weiß es ja nicht. Da bin ich raus. Ich hab den Mobil. Riecht lecker. Wo ist denn die K38? Schmeckt lecker. Das kommt drauf an, in welchem Kreis du bist. Bei Lindler. Die K38 bei Lindler. Mhm. Also das Bild ist meistens nur so ein... Motorradunfall auf der K38 bei Lindler, 25er stürzt Abhang hinunter. Ja, dann klick's doch mal an. Vielleicht steht ja dann da wo. Also eine Ortschaft oder alles abwählen und zack. Ja, genau, guck mal, die Schwingtüren zur Küche, das ist so geil. Die haben hier Schwingtüren zur Küche. Da hatten wir auch schon mal so ein Event. Und das heißt immer, Leute, bleibt von den Schwingtüren weg, weil wenn die mit dem Essen rauskommen, dann haben die ja die Hände voll, dann treten die Türe auf. Und dann schwingt die so nach außen oder nach innen. Und die hatten dann eine relativ neue, junge Bedienende. Und der war das in dem Moment, glaube ich, nicht bewusst. Und da kommt einer aus der Küche raus, tritt vor die Tür und die Tür schwingt auf und zimmert es der Bedienenden voll vor die Stirn. Die fiel einfach um. Das war schon der Knaller. Die braucht auch eine ganze Weile. Zwischen Loksteg und Hohkeppel, ja, dann ist die K38, aber nee, Moment. Zwischen Loksteg und Hohkeppel, da ist aber die L266, das ist Landstraße. Also dann müsste, nee, das ist die kleine Straße, die unten von Loksteg nach oben nach Hohkeppel abgeht. Mhm. Ne? Weil das ist die Kreisstraße, weil unten ist die Landstraße im Tal. Also Lennepetal, Landstraße und die Querstraße dann nach Hohkeppel rauf. Und Loksteg kannst du ja nur von Hohkeppel runter, ne? Weil das unten in Loksteg ist abgesperrt. Ach, das ist die. Das ist die abgesperrte, ja, ja, genau. Die ist das. Ja, hört ihr es knarren? Das ist die Schwingtür. Luft. Mm. Ja, super Sache. Ja, ich schalte jetzt nochmal ab. Vielleicht wird das ja nachher noch ein bisschen interessanter, wenn die anderen Leute da sind. Und ja, möglicherweise traut sich ja noch einer mit zu sprechen. Ich sag mal bis gleich. Am 25.09.2025 war Scharnitzelchenjagd Nummer 41, The Forgotten One. So hieß das GC-Event und GC-Content muss sein. Warum The Forgotten One? Ganz einfach. Die Ownenden, sprich die Suppenhuhn Corporation oder die Suppenhuhn Kooperation, hatte ursprünglich den 4. September geplant, angekündigt und auch im Restaurant reserviert. Und dann ganz einfach vergessen. Knaller. Peng. Und wir waren lange nicht dort und hatten noch länger nicht das obligatorische Riesenschnitzel. 400 Gramm inklusive Salat und drei verschiedenen Soßen, wahlweise mit Pommes, Bratkartoffeln oder Kartoffelecken in der Glutamat Edition, sprich jenes Riesenschnitzel, das es auf der offiziellen Speisekarte nicht mehr gibt, uns aber noch angeboten wurde. Das. Dieser halb und desta wegen wurde es mal wieder Zeit. Zumal sich einige alte Bekannte angesagt hatten. Also, alte Bekannte. Solche aus der Steinzeit der Dosensuche. Damals, TM, als man noch dreistellig Kilometer für eine neue Dose fahren musste. In den goldenen Jahren, wie die Dosenfischer Jahre später in der Geocacher-Hymne sangen. Und wieso kann das der Sträter nicht einsprechen? Und als die Dosenfischer noch einen Podcast hatten und keine Sau wusste, was ein Paddling ist. Stattdessen aber, dass Filmdosen nicht wasserdicht waren. Damals, TM, als Freunde, ewig unvergessen, noch suchten und nicht nur diese Neo-Cachenden mit vielen Punkten von wegen der Sättigung und plötzlich war da diese Erinnerung an ein Eselsvor in Ulm, ganz ohne Esel und Teddy, dafür mit Tönnes und den Dosenfischern. Aus der Lounge. Also ich komme mir irgendwie komisch vor zwischen so vielen Wohnwagen. Ich meine nicht, das ist so wie das Wagenburg, das ist so wie Western. Das ist wobei, so wie, sind wir hier auf dem Land oder? Weil in der Stadt, wenn da solche Wohnwagen stehen, dann ist das immer so ein bisschen Zirkus. Ihr wisst schon. Ne? Mhm. Aber hier ist es total schön. Ihr wisst schon, Voldemort? Was? Das ist doch dieser, ihr wisst schon wer. Voldemort. Den Namen nicht sagen. Der Name, dessen Namen, dessen Name nie genannt werden darf. Schnick, genau. Schnack. Genau. Ja. Nee, aber hier ist total schön, weil

Wahnsinn. Und ja, aber das ist aber noch eine andere Nummer, weil Nordseetaufe war ja nie irgendwie eine Megageschichte. Ach Gott, so jetzt wieder. Das sieht doch auch nicht so. Komm. Guck dich doch mal um. Ich glaube, für den einen oder anderen ist mega schon. Ja, wer ja aber nicht die mitgemacht Busfuhr hat gibt keinen separaten Punkt. Okay, ja. Nein, aber wenn du sowieso da bist wegen einer Megageschichte und du kriegst dann sowas noch geboten, klar, das zieht. Ja, das kann man natürlich zieht das. Dann, ne? Ja, und so günstig mit dem Bus fährst du mit dem eigenen Auto nicht hier runter. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Nee. Wobei mir Leute vorgerechnet haben, mit dem Auto, was nur 4 Liter braucht, super. Meins braucht aber nicht 4 Liter, deswegen war ich mit dem Bus immer günstiger. Ja gut, aber ich meine, Tempo 80 hinter den LKWs sind ja auch nicht so lustig dann. Ne? Nee. Wenn du ein Tempomat hast und einen Lenkrad hält, ist alles okay. Dann kannst du hier mal eine Pulle aufmachen. Ja. Dann können wir den auf so ein Balancierbord stellen und mal gucken, was passiert. Erst willst du dem so was richtig schön, so ein richtig schönes Männerspielzeug in die Hand geben und jetzt reduzierst du ihn auf eine Wii. Ist nicht reduzieren, wir schaffen nur die Möglichkeit, dass 1000 Mann zugucken können. Das ist kein Problem, das kannst du auch im Livestream aus der Schießbahn machen. Ja, aber dann hast du nicht die Anfeuerungsrufe dabei. So, bevor ich mir jetzt weiter um Kopf und Kragen rede. Okay. Ja, sind schon mal sehr interessante Sachen aus einer Wette entstanden, habe ich mir sagen lassen. Nein, wir haben nicht gewettet. Nein, aber ich sag nur, ne, so, ja. Es gibt Leute, die neigen dazu, mal Sachen zuzusagen, wenn das sehr interessant wird. Vielleicht nicht dann manchmal, genau. Ja. Ja, mal gucken. Ja. Gut. Ja, wir gucken mal. Genau. Wir haben eine halbe Stunde voll. Hast du noch Themen? Ich habe keine Themen. So, und wir müssen den Jungs auch noch ein bisschen Zeit lassen das vor dem Konzert. Ich, ich denke, es wäre mal so ein bisschen wiederfinden. Mich einsingen, weißt du? Ja. Stimme ölen. Ja. Clubmate, weißt du? Test. Du machst das schon. Ja. Na gut. Ja. Hauptsache, es gibt Bier auf der Bühne. Sagen wir mal Tschüss. Ne? Tschüss. Ja, vielen Dank. Und gucken mal, was nachher noch so passiert hier. Genau. Genau. Also, wird mit Sicherheit spannend. Tschüss. Tschüss. Ach, damals. Tatsächlich waren zum Scharnitzelchen einige Kescher aus diesem damals gekommen. Langjährige Bekannte, teils Ex-Piraten und ja, man kennt sich. Oder lernt sich kennen, denn auch Neo-Keschne waren am Start. Wie sie strahlten, so vollkommen illusioniert, obgleich fragwürdig vom falschen Propheten verleitet. Ja, da wurden Erinnerungen an unsere ersten Jahre wach. Sie, noch unbefleckt, kannten weder grüne Hölle noch Reviewer-Beschiss oder gar Kescher-Ehre. It's not about the numbers und wer ist eigentlich Morsix? Neusuchende, ohne Kenntnis der beschwerlichen Geschichte des Geocachings, einer Geschichte voller Missverständnisse, der Fehde mit Jägerschaft und Grundbesitzern, den Zeiten des Erkennens und der daraus erwachsenen Charta, die sich Guidelines nennt. Selbst von Open Caching hatten sie noch nie etwas gehört. Das verlangte nach Aufklärung, nach Desillusion, und da kam ich ins Spiel. Und wo eben noch der karge Schein einer Kerze Details eines Hobbys offenbarte, war plötzlich gleißendes Licht und die Abgründe mit den Blüten, die das Hobby treibt, traten aus den Schatten hervor und zeigten ihre grausige Fratze. Gut, dass dann das Schnitzel kam und ich erst einmal eine Weile beschäftigt war, was den Delinquenten ermöglichte, das Gehörte sacken zu lassen. Ja, die Wahrheit tut manchmal weh, wenn die rosarote Brille zerbricht, aber hey, es gibt kein Schnitzel ohne totes Tier. Nach dem Essen dünnte sich die Gesellschaft aus und es ergab sich die Gelegenheit, mit den Ex-Piraten bzw. Ex-Ex-Gutenbergern zu reden. Jene, die alle 5 Jahre etwas Größeres planen, jüngst erst Pirate Mania Germany, wohl thematisiert in den Konserven 234 und 235. Bekanntlich ist nach dem Event vor dem Event und so stellte ich die Frage aller Fragen. Was kommt als nächstes, sprich, was ist geplant? Die unterraschende Antwort gleich nach nur einem Spot. Miau. Okay, der offeriert sich am ehesten Star Trek Bewanderten. Nichtsdestotrotz ist und bleibt dieser Podcast nicht kommerziell. Gern dürft ihr mir eine Podkarte senden, das würde mich freuen, aber grundsätzlich gibt's das hier alles für lau. Knaller, oder? Peng. Zurück zum Event. Hier nun die ultimative Antwort auf die Frage. Und nein, nicht auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Vielmehr auf die vorläufige Frage. Was kommt als nächstes? Sprich, was ist geplant? Nix. Man hätte eine Nadel zu Boden fallen hören, wenn im Raum nicht so viel Gequatsche gewesen wäre. Nö, die wissen noch nix. Es ist auch noch nichts geplant und mutmaßlich sind sie auch noch nicht aus diesem Loch, in das man erfahrungsgemäß regelmäßig nach so einer Eventplanung und Durchführung fällt, rausgekrochen. Naja, frage ich halt bei nächster Gelegenheit nochmal. Und damit zu den Lokalnachrichten. Engelskirchen. Die schöne Anna gab sich ein Stelldichein. Okay, eigentlich heißt sie Annabelle und ist von Wirtgen. Modell W1000. Mutmaßlich. Wer jetzt an eine Terminatorin im Lara Croft Design denkt, wird desillusioniert, denn Annabelle ist eine Kaltfräse oder Asphaltfräse. Vielleicht auch eine W100. Die tun sich nicht viel. Gewicht 20 Tonnen, 8,3 Liter 6-Zylinder Turbodiesel, ca. 300 PS. Fräsbreite 1 Meter, Frästiefe bis zu 30 Zentimetern. Höchstgeschwindigkeit ohne Fräsen, 5,3 Kilometer pro Stunde. Ja, die Annabelle. Annabelle wird die Löcher aus dem Asphalt fräsen. In Engelskirchen unter Kaltenbach. Da wird schon seit Wochen die Aggerbrücke saniert und nun die Straße gleich mit. Oder das, was ich Straße nannte. Die bin ich mit der Diva nur einmal gefahren und musste dabei befürchten, dass mir die Spiegel abfallen. Oder dass meine Bandscheiben gestaucht werden. Das wird bald Geschichte sein, sobald die Straße neu asphaltiert in tiefer Schwärze glänzt. Die Kanaldeckel haben übrigens alle einen neuen Ring erhalten, das sind locker 4 bis 5 Zentimeter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die neue Fahrbahndecke so hoch wird. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht wird ja am Ende alles gut. Gut werden könnte es auch in Lindlar. Der Camperplatz bekommt eine Grünfläche mit zwei Spielgeräten. Daran vorbei wird eine Straße führen. Einbahn wohlgemerkt in Richtung Camperstraße. Genau wie durch den Engpass Richtung Pollerhofstraße. Diese zwei Möglichkeiten hat der Verkehr künftig. Genauer ab 2027, wenn er von der Dr. Meinerzagenstraße in den Ortskern einbiegt. Denn das Rechtsabbiegen an der Kirche Richtung Eichenhofstraße Hauptstraße wird untersagt. Verkehrsberuhigung des historischen Ortskerns, nennen sie das. Ob dafür eine 200 Jahre alte Linde weichen muss, ich weiß es nicht. Man hat sie ohnehin schon vor Jahren ihrer Krone beraubt, aber nun soll von ihr wohl eine Gefahr ausgehen. Mumpitz, wie ich finde, wo Linden doch der Ursprungsbewuchs unseres Ortes und Lindlo die Lindenrodung Namensgeber sind. Die Grauwackestele, die den ältesten Wald greifbar machen sollte, wird nun doch nicht errichtet. 60.000 Euro plus minus für einen Grauwacke-Pin wäre den Bürgern bei derzeitiger Haushaltslage nicht vermittelbar. Korrekt. Ich sag nur Grundsteuer B. Vielleicht können wir bei Zeiten Hungerspiele im Steinbruch veranstalten und mit einem Anteil der Eintrittsgelder die Stele finanzieren. Ein unmittelbarer Bezug wäre da ja gegeben. Die Sieger erhielt neben allen Ehren einen Werbevertrag für Grauwacke-Seife und wer richtig tippte, also im Tippspiel, wer die jeweiligen Hungerspiele gewönne, erhielt jeden Monat 2 Stück Seife lebenslang. Na, wenn das keine grauwackeren Aussichten für eine prospektable Ortsentwicklung wären. Ich komme nun, wie versprochen, zur Deixis. Deixis, ich zeige, deiktisch auch Indexikalität, ist ein Fachbegriff der Sprachwissenschaft, insbesondere der Pragmatik. So entnahm ich es und im Folgenden, recht pragmatisch dem entsprechenden Wikipedia-Artikel. Was hat es damit auf sich? Im Kontext der jeweiligen Äußerungssituation ist die Deixis die Bezugnahme auf Personen, Gegenstände, Orte und Zeiten, wobei die sprachlichen Ausdrücke Deiktika oder einzeln Deiktikon, die diesen Bezug ermöglichen, eine spezielle Klasse bilden. Unterschieden werden als wichtigste Bereiche oder Dimensionen der Deixis Personaldeixis, ich, du, Ortsdeixis, hier und Zeitdeixis, jetzt. Während die Origo, der Ursprung, das deiktische Zentrum eines sprachlichen Bezugssystems ist. Weil dieser Ursprung im Akt des Sprechens liegt, befindet er sich in der Regel im Sprechenden selbst, womit ich just nicht nur den Origo beherberge, sondern deiktische Wortbedeutung von mir gebe, die sowohl aus meiner Äußerungssituation heraus verweisen, als auch gleichzeitig in mir verankert sind. Gerade der jetzige Moment, der beispielsweise den Bezugspunkt jetzt als Zeit der Äußerung definiert und der die Zeitrelation Vergangenheit, gestern, und Zukunft morgen relativ dazu anordnet und somit ebenso wie das grammatische Tempus deiktisch verankert. Weil deiktische Ausdrücke grundsätzlich dazu dienen, auf einen Gegenstand in der Welt zu verweisen, zu referieren, ist Deixis somit ein besonderer Fall von Referenz, weil auf Elemente Bezug genommen wird, die in der Äußerungssituation anwesend sind oder relativ zur Äußerungssituation lokalisiert werden, weshalb deiktische Ausdrücke, je nachdem wer sie wann äußert, unterschiedlichen Bezug haben. Wer jetzt banale Kontextabhängigkeit mutmaßt, weit gefehlt. Ein Beispiel. Schau doch mal, wie schön diese Freileitung, diese schwarzen Kabel, da kommt Strom, es blitzt schon. Diese Freileitung kann sich, je nach Äußerungskontext, auf unterschiedliche Freileitungen beziehen, während schwarze Kabel und Blitze auf bestimmte Merkmale verweisen und sie identifizierbar macht. Also diese Freileitung. Der definite Artikel diese ist kontextabhängig, aber nicht unbedingt deiktisch, weil er bedeuten kann, dass der fragliche Gegenstand zuvor schon erwähnt wurde. Dann liegt der Bezug auf einem früheren Text, ist somit anaphorisch. Denn die Anaphorik bildet den Gegensatz zur Deixis. Sie verweist auf die vorausgegangene Rede bzw. den vorangegangenen Text, womit viele Ausdrücke, zum Beispiel diese, sowohl deiktisch als auch anaphorische Verwendungen haben. Das Pronomen sie kann sich sowohl auf einen vorerwähnten Gegenstand, die Freileitung, sie, als auch deiktisch auf eine anwesende Person, oft verbunden mit einer Zeigegeste, wer hängt am Strom? Sie beziehen, während das Pronomen Ich dagegen ganz überwiegend nur deiktische Verwendungen hat. Es bezeichnet die Person, die die Äußerung macht, in der dieses Wort vorkommt. In dem Dialog Ebrach hat Strom, ja, wechselt der Bezug von I, also Ich, je nach sprechender Person, was nicht der Fall wäre, wenn beide davon sprechen, dass der Zutzler Strom braucht. Um die Abhängigkeit der Äußerungssituation genau zu erfassen, wird gern die Person des Sprechenden als Mittelpunkt genommen. Die sich so als egozentrisch ergebende Deixis bildet deiktische Bezüge zur Person des Sprechenden, I, im Gegensatz zur angesprochenen Person, dem Zutzler, Personendeixis, dem Ort des Sprechenden, hier, Lokal- oder Ortsdeixis, der Zeit, jetzt, in der die Äußerung des Sprechenden entsteht, Temporal- oder Zeitdeixis und den Objekten, Freileitungen, die dem Sprechenden in der Situation zugänglich sind, Objektdeixis. Bis hierhin klar, oder? Die Deixis muss allerdings nicht zwangsläufig egozentrisch verankert sein, weil angeblich die Äußerungssituation als elementarer angesehen werden könnte als die Person des Sprechenden. Die Betonung liegt zumindest in meinem Fall auf könnte. Ist klar, oder? In diesem Falle würde allerdings eine kooperative Grundlage als Referenz benötigt, die aus der Absicht eines Sprechenden und dem Verständnis der Adressaten bestünde. Will sagen, Gegenstände, auf die man sich mit deiktischen Ausdrücken bezieht, müssen also sowohl vom Sprechenden als auch von Hörenden aus identifizierbar sein. Dies vorwiegend als deiktisch eingebettete gesprochene Sprache, die wiederum in einer Kooperation zwischen Sprechendem und Hörendem besteht, während beide in einer gemeinsam geteilten Situation anwesend sind. Anwesenheit in einer gemeinsam geteilten Situation. Stellt sich die Frage, ob das gemeinsame Teilen zwangsweise Gleichzeitigkeit voraussetzt. Womit wir, ungeachtet weiterer Aspekte dieses Themas, zur temporalen Deixis kommen, die Zeitpunkte oder Zeitspannen relativ zum Sprechzeitpunkt bestimmt. Wesentliches Merkmal ist die Kodierungszeit einer sich daraus bildenden Zeitrelation, sprich die Zeit, auf die der gesprochene oder geschriebene Satz verweist, das heißt, der die Zeit der Äußerung in Beziehung steht. Die Kodierzeit kann von der Rezeptionszeit, die Zeit, in der die Äußerung vom Adressaten empfangen wird, abweichen, besonders beim Podcast. Im Podcast muss entschieden werden, ob das deiktische Zentrum beim Sprechenden, der Kodierungszeit, oder beim Hörenden, Rezeptionszeit, liegen soll. Beispiel für einen Bezug auf die Kodierungszeit: Es ist Freitag, der 13.07.1923 und ich befinde mich in Lindlar, womit ihr als Hörende die Schilderung zeitlich und örtlich einordnen könntet. Auch 102 Jahre später. Bezöge ich mich hingegen auf euch, die Adressaten, ergäbe sich stattdessen für dieselbe Mitteilungsabsicht: Ich lavaliere beim Schrittieren in Lindlar. Und ihr so: Wat? Wann genau? Hallo? Was schon innerhalb einer Konserve zu Problemen führen könnte, da die Inhalte wie Zutaten eines guten Eintopfs zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Ungeachtet der Zeitdilatation wohlgemerkt. Fun Fact: Im Lateinischen wurden die Zeitrelationen üblicherweise an der Rezeptionszeit des Lesers ausgerichtet, nicht an der Kodierungszeit des Schreibers. Kein Wunder, dass die Sprache plötzlich tot war und die Lateiner auch. Genaues weiß man nicht, obgleich ich einen Zusammenhang unterstelle. Und mit dieser Bombenmutmaßung endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 241 vom 2.10.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.